So, das ist die Packung. Und die machen wir jetzt langsam auf. Ja, und was hat uns der liebe Onkel da mitgebracht? Einen Dietrich für den Friedrich. Da freut er sich wie niedlich. Auch ein Seil und eine Leiter. Was das? Nee, das geht noch weiter. Eine Schere und ein Messer. Mann, das wird ja immer besser. Einen Hammer für Marie. So was Schönes gab's noch nie. Komm, wir machen dich fit mit den Räuber und Partner Starter Kids. Sei ein harter, ein ganzer Pater smarter. Komm, wir machen dich fit mit dem Räuber und Partner Starter Kids. Wenn du das hast, hast du alles, was du brauchst. Ich sing jetzt in meine Sache zu singen. Azudo! Jetzt die gleiche kommt es. Ich muss mich konzentrieren. Weiter geht's aus echte Seite. Anzug, Jacke zum Verkleide. Sonnenbrille, aparte Kotelette. Oh. Echte falsche, wollen wir wetten. Handschuh links und rechts bin ich. Eine Maske, Kugel, wer bin ich? Und dann hast du schon gesehen. Seife für zum Schmierestehen. Hola. Komm, wir machen dich fit mit dem Räuber und Partner Starter Kids. Sei ein harter, ein ganzer Pater smarter. Komm, wir machen dich fit mit den Räuber und Partner Starter Kids. Sei ein harter, ein ganzer Pater smarter. Mann, das ist ja voll, das ist ja eine richtige Schatztruhe. Das ist ja Gangster-Geburtstagsfest heute. Junge, Junge, was für eine Freude. Kommen wir zu den Extrastücken, zum Gefängnis überbrücken. Taschentücher für die Tränen, Fernrohr zum nach draußen sehnen. Pfeile für die liebe Kleine, Teddy für die Zeit alleine, der von Jans alleine spricht. Einbruch lohnt sich einfach nicht. Einbruch lohnt sich nicht. Ja, so hat blöde Dreiger schon lange nicht gehört. Das sind die Sprüche der Marolisten. Nee, Muralisten. Wie heißt denn das, wenn die immer alles besser wissen? Das ist mir egal. Komm, wir packen weiter aus. Boah, was denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch meins. Wie kommen meine Sachen in die Kisten? Da hat mich einer beklaut. Ja, jetzt hört's aber auf, ja? Oh Mann, ey. So, die sind jetzt alle gegangen. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich guck mal in das, Starter-Kit. Wenn alle Räuber weg sind, drei Möglichkeiten. Sie sitzen im Gefängnis, sie sitzen in der Kneipe, sie sitzen dir im Nacken. Nee, in meinem Nacken sitzt nichts. Dann sitzen sie wohl im Gefängnis. Ich geh mal gucken, ob das eine gute Idee ist.